Lasst uns erst im Markus-Evangelium mal ein paar Verse lesen. Markus Kapitel 10 von Vers 17 weg. Let's go to the Gospel of Mark, starting in verse 17. Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber spricht zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. And as he was setting out on a journey, a man ran up to him and knelt before him and began asking him, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother. And he said to him, Teacher, I have kept all these things from my youth up. And looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, One thing you lack. Go and sell all your possess and give to the poor, and you shall have treasure in heaven, and come, follow me. But at these words, his face fell, and he went away grieved, for he was one who owned much property. Der erste Satz hat schon in sich. Da läuft einer zu Jesus, da steht, er lief, er fiel nieder und er fragte. Running, falling, asking. So this, excuse me. Okay. Like this is the first sentence that's already so powerful. Running, asking, falling. Laughing, falling, asking. Asking. Okay. Lief, fiel, fragte. Und da steht also eine Frage. Also ich stelle mir das einfach so ganz klar vor. Da ist einer, der eine dringende Frage hat. Das drängt ihn, das zerreißt ihn förmlich. There's a question and it's a very, there is such a need in this person and it kind of it explodes. It wants to get out of him. Das muss raus. It wants to get out. Hier in dem Text im Markus-Evangelium steht, es lief einer herzu, ganz allgemein. In den anderen beiden Evangelien, wenn wir die dazu nehmen, Matthäus und Lukas, wird es klar, dass es ein junger Mann ist, der ein angesehener Mann war. And here in Mark it tells us that it was one person and we don't know exactly about him. But in the other Gospels we can see that he was a young man that came along. Im Lukas steht, er war ein angesehener Mann. In Luke it says that he was honorable. Und manche Ausleger sagen, er war im Hohen Rat, er war in der Leitungsfunktion in seinem Volk. And some scholars say he might have been in the Sanhedrin, he was one of the leaders. Und wenn er im Hohen Rat war, dann war er ein Richter. And when he was in the Sanhedrin, he was a judge. So die einzige richtige Auslegung ist, er war ein Richter. So this is the only right way to see it. He was a judge. Ein angesehener Mann, in der Gesellschaft geachtet. He was honored in society. Reich, mit vielen Gütern gesegnet. He was rich. He had wealth. Er hatte auch Gesundheit. Das erinnert mich, wealth and health. Er hatte Gesundheit. And he was healthy. Sonst könnte er nicht so rennen. Else he couldn't run like that. Und in aller Öffentlichkeit schmeißt er sich, wirft er sich vor Jesus hin. In all public, he throws himself in front of Jesus. Und diese Geste, sich in aller Öffentlichkeit vor jemanden hinzuwerfen, zu den Füßen dieser Person, zeigt doch, es ist einfach eine Geste der Unterwerfung, eine Geste der Demut, eine Geste, du bist der Höhere, du hast etwas zu sagen und ich brauche jetzt was von dir. And what he did here, that he threw himself on his knees before Jesus Christ, it showed his respect, his need, it showed that he really needed something from him. Ich habe einmal ein Bibelstudium gemacht über dieses vor Gott auf die Knie fallen, aufs Angesicht fallen, aber heute möchte ich nur zwei Verse dazu lesen. And I made a Bible study about this, what it means to fall on your knees in front of Jesus. But today I just want to read two verses about it. Und damit es leichter ist, aus dem Markus-Evangelium. And gleich, make it easier from Mark. Gleich im ersten Kapitel, Vers 40, da lesen wir von einem Aussätzigen, Vers 40. Es kommt ein Aussätziger zu ihm, bietet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm. Mark 1, verse 40. And a leper came to him, beseeching him and falling on his knees before him. Bei dem kann man es ganz besonders begreifen, die Not, die er hat. Und dass die wirklich, dass dieser Not Abhilfe geschafft werden muss. And here you can specially see the need he had as a leper and that he needed healing. Und er kniet nieder vor Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. He kneeled before Jesus and said, if you are willing, you can make me clean. Und das andere ist eine ganz liebenswerte Person. Das ist der Synagogenvorsteher. And the other person we want to talk about is the head of the synagogue. Im Kapitel 5, in chapter 5, 21 folgende, der Jairus. His name was Jairus. Der hat nur ein Kind gehabt, ein Mädchen, ein ganz liebes Mädchen. He only had one daughter, which was a nice daughter. Ich kann dann mit ihm natürlich sehr mitfühlen. Ich habe auch nur eine Tochter. And I can feel with him because I only have one daughter also. Aber noch zwei Söhne. But also two sons. Und einen Schwiegersohn. And one son-in-law. Und den schönsten, besten, gescheitesten und liebsten Enkelbuben, den es gibt. And the nicest and most intelligent grandson. Ich bin ja bescheiden, ich sage also, der so einen Enkel, den besten in Österreich. I'm very humble, and I say it's the best grandson in Austria. Aber denken tue ich natürlich im Universum. But I'm thinking about the universe. Dieses Mädchen ist krank. And this girl, she's sick. Dieses Mädchen ist todkrank. And she's dying. Und im Lauf der Begebenheit, die wir hier lesen, kommen Leute zu diesem Jairus und sagen ihm, belästige den Rabbi nicht weiter, dein Mädchen ist gestorben, deine Tochter ist tot. And during this passage we can see that people address Jairus and they are telling him, don't bother Jesus because your daughter is dead. Und von diesem Jairus lesen wir auch, dass er zu Jesus fällt, da ist die Menschenmenge drumherum. Da ist es nicht Nacht, wo keiner auf der Straße ist, da ist die Menschenmenge drumherum und dieser Synagogenvorsteher wirft sich vor Jesus nieder. And we can see here that with all the people around Jairus, he throws himself in front of Jesus on his knees. Und er stellt seine dringende Frage, komm mit, komm du einfach mit. Ich weiß nicht, wie es werden soll, aber komm du mit, dann allein ist mir schon geholfen. And he asks this question to Jesus, come with me, I don't know what is going to happen, but come. Und als dann er die Nachricht bekommt, auf dem Weg zu seinem Töchterchen, das Kindlein ist tot, dann sagen andere, lass ihn jetzt, und Jesus sagt, lass die reden, lass die ruhig weiterreden. And as he gets the message on the way that his daughter is dead, and let Jesus alone, he says, let them talk. Und das ist der Glaube, von dem wir jetzt gerade aus dem Hebräerbrief gehört haben. Das ist dieser Glaube, der über all das Sichtbare hinweg einfach Gott vertraut und weiß, Gott kann etwas tun. And this is the faith we heard about in Hebrews, the faith that above every situation God can do something. Und Gott macht niemals einen Fehler. And God never makes a mistake. Und wenn ich es auch nicht begreife, seine Wege, dann steht es fest, Gott macht keinen Fehler, Gott ist die Liebe, Gott ist wunderbar und herrlich. And even if I cannot figure out his ways, it still remains that God's ways are perfect and great. Und ihr Lieben, ich gehe jetzt mein Leben 34 Jahre mit Jesus und ich kann das einfach bezeugen, all die 34 Jahre, Gott hat mich nie enttäuscht. And now I'm walking for 34 years, I'm walking with God and I can say it in front of you that he never let me down in this time. Und da hat's Punkte gegeben, wo ich am Ende war. And there were times where I was at my end. Aber niemals Gott. But never God was at his end. Seht, und wenn ihr jetzt diesen angesehenen jungen Mann hier seht, der sich in aller Öffentlichkeit zu Jesus bekennt und dahin wirft und seine Frage stellt. And now we see this man, he's honored and he throws himself in front of Jesus on his knees and he asks this question. Dann möchte ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen. And stopping here, I want to talk about my life. Denn das war in meinem Leben lange, lange nicht so, dass ich das gemacht habe. Because in my life, for a long period of time, this was not like this. Ich bin ein Wiener. I'm Viennese. I'm a Werner. I'm Viennese. Und zwar ein durch und durch Wiener. Through and through. Gescherter Wiener sozusagen, sage ich in St. Pölten natürlich. Nichts fürs Protokoll. Das bedeutet, dass meine Eltern die erste Generation war, die in Wien geboren wurden. This means that my parents, as the first generation, were born in Vienna. Das heißt, dass mein väterlicher Großvater Rechtsanwalt in Brünn war, in Brno. This means that my grandfather from the father's side was born in Brünn. Mother's side, ja. Habe ich Vater gesagt? Mother's side. Von der Mother's side, ja. Born in Brünn. In Und von der Father's side, also von der Seite, die kommen alle aus dem Polnisch, Tschechisch, aus diesem Altvatergebiet, auch von da oben irgendwo. And from my mother's side, from my father's side, they came from Poland and also Czech. Das heißt, ich bin also ein richtiger Wiener, ein richtiger Mischmasch aus der Monarchie. So I'm a real Viennese, like a mixture from the monarchy. Und damit der Mischmasch noch größer wird, ist meine Frau aus Köln. And to make the mixture even bigger or better, my wife is from Köln. Und aus dem kommen dann richtige Wiener, unsere Kinder eben. And out of this, real Viennese children come forth. Und wir waren richtige, oder ich war einfach ein richtiger Wiener oder Österreicher, das heißt mit Gott nichts am Hut. I was a real Viennese or Austrian and I didn't have to do anything with God. Bevor die 1955 noch den Staatsvertrag unterzeichnet haben, war ich schon durch und durch neutral. Before they signed the Staatsvertrag, I was through and through neutral inside of me. Ich habe jeden Abend ein Vater Unser heruntergeratscht. Kannst du das übersetzen? Ratschen? Okay. Gebetet. Every evening I prayed the Father, the Our Father. Yeah, not really praying. But I just said it. Proclaiming I just said it. Like mechanically. Dann habe ich aber in der 5. Klasse Mittelschule bin ich in Englisch bei der Nachprüfung durchgefallen. In the high school at the 5th grade I fell through at the examinations. Es war einfach so schön und darum habe ich die 5. nochmal wiederholt. It was so beautiful, so I did it again in the class. Aber da war ich aber den lieben Gott böse und habe aufgehört mit dem Vater Unser. But then I was angry. I got angry at God and I stopped praying the Our Father. Meine Mutter, die ist in einer Klosterschule groß geworden. My mother, she was raised up in a monastery for nuns. A school run by Catholic nuns. Yeah, That's right. You see, sometimes manchmal kommt es durch, dieses Durchfallen in Englisch, aber manchmal geht's auch schon. Sometimes you can see that I fell through in English. Als meine Mutter die Schule beendet hat, hat sie gemeint, alles, was jetzt Glauben und Religion bedingt, da hat sie jetzt schon Überstunden gemacht für ihr ganzes Leben. When my mother finished her school, she thought now her duty, religious duty, came to an end with this. Mein Vater, der war auch Richter. My father was also a judge. Es war nur leider so, als er in Pension gegangen ist, es war im selben Jahr, innerhalb von 2-3 Monaten. But when he retired, this was during the same time. Bin ich Richter geworden, aber habe weder seinen Titel noch sein Gehalt übernehmen können. It was exactly at the same time when I became judge, but I could not get the same title or the same money he got. Ihr seht also, wie dringend eine Verwaltungsreform in Österreich ist. So you can tell how important it would be to reform the system. Und mein Vater, der hat also mit nicht sehr großer Begeisterung, aber doch seine Kirchensteuer gezahlt. My father paid the Catholic Church his fees. Das musste er auch tun in seiner Position. This he had to do in his position. Und er hat auch gedacht, das genügt, das reicht aus. And he said, he thought that this is it, this is enough. Und ich für mich habe gedacht, der liebe Gott kann mit mir recht zufrieden sein. And I for myself, I thought, dear God can be very happy with me. Ich habe niemanden umgebracht. I didn't kill anyone. Ich habe niemanden bestohlen. I didn't steal anyone. Ich habe meistens die Wahrheit gesagt. In most cases I said I didn't lie. Und wenn so ein sympathischer und charmanter Wiener in die Himmelstür kommt, da wird Petrus stehen. And if like a charming Viennese like I come to the door in heaven, there will be Peter. Und ich werde ihn dem Petrus ein bisschen anzwinkern. And I will wink with an eye to Peter. Na so halt. Und der Petrus wird letztendlich dann sagen, da gibt's viel Schlimmere. And Peter will say, well, they're worse than you. Vielleicht hätte man auch wieder vielleicht 20, 30 Vater Unser aufgetragen. Maybe he would have told me to pray 20 or 30 Our Father. Aber dann wird er sagen, komm rein. But then he would have said, come in. Na, irgendwie habe ich das so gedacht. So heiß wird die Suppe nicht gegessen, wie sie gekocht wird. This was the way I thought, that the soup is not eaten as hot as it is cooked. Ja, das war so meine Einstellung dazu. Nur dann kam ein blöder Augenblick. Meine Mutti, ihr Leben war ganz verpfuscht, ganz durcheinander. But then there was like an interesting moment in my life. My mother's life was not working out that well. Die Ehe war praktisch am kaputt. The marriage was gone bad. Und meine Mutter hat gemeint, es hat gar keinen Sinn mehr weiterzuleben. Sie will diesem Leben ein Ende setzen. And my mother said, it doesn't make sense to live anymore. I want to kill myself. Und exakt in diesen Tagen, in diesen Wochen, ist sie mit einer alten Kriegerswitwe in Kontakt gekommen. And during this time, she met like an old widow from the war. Und die hat ihr von Jesus erzählt. And this lady told her about Jesus Christ. Meine Mutter war dann dabei, als diese alte Frau am Telefon erfahren hat, dass ihre einzige Tochter bei einer Herzoperation in Deutschland verstorben ist. And my mother was there when the lady's only daughter died at a heart operation. Und das hat sie berührt, wie diese alte Frau auf diesen Schicksalsschlag reagiert hat. And this really touched her, how this old woman responded on this tragedy. Und exakt in diesen Tagen waren 3 Wochen hindurch jeden Abend evangelistische Vorträge in der Wiener Stadthalle. And during this time, 3 weeks long, there was evangelistic speeches in the Stadthalle. Und wir haben 5 Minuten von dort weg gewohnt. And we lived only 5 minutes from there. So war meine Mutter 3 Wochen jeden Abend in der Stadthalle und hat das Evangelium gehört. So my mother went there all 3 weeks long and she heard the gospel. Und sie hat gesagt, irgendein Spion muss da sein, der aus meinem Leben dem Redner berichtet. And she told me, there has to be a spy there who tells the speaker about my life. Jeden Abend redet er nur für mich. Every single evening he's speaking about myself and to me. Und über mich. And about me. Und nach diesen 3 Wochen, wir wissen, der Spion ist der Heilige Geist Gottes. And we know the spy is the Holy Spirit. Und nach diesen 3 Wochen hat sie ihr Leben Jesus übergeben. And after these 3 weeks, she gave her life over to Jesus Christ. Und immer wenn ich im Neuen Testament von der Bekehrung des Paulus lese, vom Saulus zum Paulus. And whenever I read in the New Testament the conversion from Saul to Paul. Dann muss ich an meine Mutter denken, das war so eine Saulus-Paulus-Umkehr. Then I have to think about my mother, because it was the same with her in her life. Jetzt werde ich ihn wieder in Probleme bringen. Das war so eine Bekehrung mit Putz und Stingel. This was a conversion like a real conversion. Yeah. You know, an apple. And if you are eating the apple, then only a little bit will remain. The core of the apple will remain. And that's a putz und a Stingel. Yes. And so this was a conversion with the core of it. Yes, and also 100%. Eine 100% Umkehr. Und das haben wir erlebt. Und in einer Familie kennt man einander und beobachtet einander und weiß genau, was echt ist. Yeah, and this is what we experienced. And in a family you realize what is real and what's really going on, what is happening. Nichtsdestoweniger haben mein Vater, der alte Richter, der alte Hofrat und ich, damals Matura und Jusstudium. But still my father, the old judge, and myself, who was still studying. Wir haben uns verbündet. We made an alliance together. So wie Herodes und Pontius Pilatus. Like Herod, King Herod and Pontius Pilate. Wir sind enge Freunde geworden. We became good friends. In der Opposition gegen meine Mutti, die immer gesagt hat, ihr müsst euch bekehren. In opposition to my mother, who always said, you have also to convert. Wir haben gedacht, sie ist sehr leicht begeistert für etwas. And we thought she's easily to be persuaded and her emotional aroused. Yeah. Und wir dachten, das wird dann mit der Zeit abklingen. And we thought, well, this will go down again. Aber Jahr für Jahr ist vergangen und sie hat ihre Bibel gelesen. But year and year passed by and she was still reading her Bible. Ja, wenn sie nur die Bibel gelesen hätte. But if she were only reading the Bible. Aber sie hat auch die Bibel unterstrichen und bemalt und hineingeschrieben. But she also lined it and marked it and she wrote into the Bible. Und ihr müsst wissen, ich bin ein Bücherfreak. And you, like you know, I'm a Bible freak. Und I'm a book freak. Sorry. Der größte Horror, der positive Horror, den ich mir vorstellen könnte, mal ein ganzes Wochenende in einer Bibliothek eingesperrt zu sein. Es muss nur Wasser, Brot und eine Toilette in der Nähe sein. And the most positive horror I could imagine to get locked up into a library und if there is bread and water. And a toilet there. Und sie hat gelesen und sie hat unterstrichen und sie hat uns das alles immer gesagt, prüfen. And she was reading and she was marking and signing and she always told it to us what she read right afterwards. So Jahr für Jahr haben wir aber beobachtet, das was sie hier liest, das was sie uns sagt, das lebt sie auch. And what we realized is that what she was reading and telling us, she was also living it. So sind wir ruhiger geworden. And this made us more quiet. Dann kam der nächste Tiefschlag. Dann ist meine mütterliche Großmutter mit 75 Jahren an Jesus gläubig geworden. And then the next defeat for us, for our alliance, came that my grandmother from my mother's side became Christian also. Ich habe in der Zeit so ein Verhältnis mit einem Mädchen gehabt, das ich nie geheiratet hätte. And at the same time, I had a relationship with a girl I would never have married. Es war, so wie ich es damals gesehen habe und auch heute noch sehe, ein sehr schmutziges Verhältnis. And like egoistisches. Like I saw it then, back then, and how I see it now, it was a dirty relationship, or like just selfish, just looking on me. In heutigen Moralbegriffen war es ein normales Verhältnis. And if you talk about today's normal life, it was a normal relationship. Aber es war mir schon klar, das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung. But I knew it's not in order. It's not so ist jetzt mehrmals passiert, als schwere Staatsprüfungen, rigorosen herangestanden sind, habe ich das Verhältnis beendet und habe heimlich die Bibel meiner Mutter gelesen. And so it happened that before difficult exams, that I stopped the relationship with a woman and I started to read the Bible. Nutzt nichts, schadet nichts, so ungefähr. And I thought about, if it's not helping me, it's not doing any damage. Und da habe ich als Österreicher zum ersten Mal mit 24 Lebensjahren eine Bibel in der Hand gehabt. So I had for my first time with 24 years, the first time as an Austrian, a Bible in my hands. And ich habe also einfach erkannt, wie die Bibel aufgebaut ist. Ich habe das Matthäus-Evangelium gelesen. And I read Mark, Gospel of Matthew. Und dann habe ich Markus gelesen. And then I read Mark. Ich denke, die Stories kenne ich ja schon. And I thought, wow, I know these stories already. Und bei Lukas. And then I was reading Luke. Der wiederholt es schon wieder. And it came again, the same stories. Aber mein Einwand war immer der, die Bibel ist von über vorgestern. But my problem was always, I thought the Bible is so old. Und die Christen sind dann über vorgestern. And I thought the Christians are even older than the Bible is. Aber beim Lesen bin ich drauf gekommen, das ist ja wunderbar, das gilt ja heute auch. But reading the Bible, I realized that this is great what I'm reading, that this is still true now. Und dann bin ich ruhiger geworden. And I got more quiet or confident. Ich habe immer ihre Bibel gelesen, weil meine Mutter nicht zu Hause war. And I always read the Bible when my mother was gone. Und wenn ich sie gehört habe, habe ich schnell wieder zugeklappt und die Bibel wieder hingelegt. And when she came back, when I heard her coming back, I put it away. Ich habe es aber dann später einfach auch offen gelesen. Later on, I just read it openly. Und über das Lesen, um es kurz zu machen, ganz einfach, über das Lesen des Wortes Gottes ist mir klar geworden, ich bin verloren. And to make it short, by reading the word, I realized that I'm lost. Dieser charmante Fritz, der schafft es nicht beim Petrus. This charming Fritz, he will not make it at the heaven's gate with Peter. He's an ugly Fritz. Okay. No. Meine Mutter, die war immer sehr ordentlich. Die hat immer alles zu Hause picobello, also ganz exakt in Ordnung gehalten. My mother was very orderly person and she put everything on its place. Nichtsdestoweniger ist überall in der Wohnung sind Bibelteile, Traktate, Bücher herumgelegen. But still everywhere in the whole apartment there were Bibles put and literature, Christian literature. Ich habe euch erzählt von dem Verhältnis zu dem Mädchen. And I told you about my relationship to this woman. Das ist dreimal so gegangen. And this went three times like this. Schwere Prüfungen, Bibel, Mädchen aus, Bibel an. That I had a big examinations. I stopped my relationship and I took my Bible and read it and then back again to the woman. Aber beim dritten Mal bin ich nach Hause gekommen und habe meine Bibel einfach so aufgeschlagen. But the third time I came home and I opened my Bible. Und das war Matthäus Kapitel 23. It was Matthew 23. Und das war das Kapitel, wo Jesus über die Heuchler spricht. And it was the chapter where Jesus is talking about the hypocrites. Das wollte ich nicht sein. And I didn't want to be a hypocrite. Und das war mir in der Sekunde klar, das bin ich. Das bin jetzt ich. And I realized it immediately that this is me. Und von dem Augenblick an habe ich dann die Bibel offen gelesen und habe dann ein paar Monate später mein Leben Gott übergeben. And from this point on I read my Bible openly and sometime later I gave my life to Jesus Christ. So ihr sitzt eh bequem, also es wird ungefähr bis 8 Uhr noch dauern, weil das war jetzt die Einleitung. I hope you find a relaxed seat because this was the introduction and we'll go on till 8. Seht ihr, und von dem Moment an kann ich mich mit diesem jungen Mann ganz, ganz, ganz, ganz gut identifizieren. And from this background you can see that I really can identify with this young man. Ich habe einfach erkannt, wer Jesus ist, was er getan hat. I realized who Jesus Christ is, what he did. Und dass man ihn bekannt machen muss. And that we have to make him known. Und es war an jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit. And that we can do this at any time. Mit kleine Aufsticker, Jesus lebt, Jesus lives. Maybe with stickers, Jesus lives. Mit Aufkleber am Auto. Or with stickers on the car. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren aufgegeben, weil ich drauf gekommen bin, meine Fahrweise ist manchmal nicht ident mit dem. I gave up the thing with the stickers on the car because I drive so badly. Or so no, not so, bad. So badly, not so. Or too fast. But not really perfect, not really perfect. Not badly, but not perfect. Zu Jesus zu kommen, das Wichtigste und Schönste, was es in einem Leben überhaupt gibt. Zu Jesus zu kommen, bei Jesus bleiben und mit Jesus in die Ewigkeit zu gehen. The greatest thing that we can experience here on earth, to come to Jesus and to be with Jesus Christ and to go with him to eternity. Das war jetzt der erste Vers. Ich muss euch jetzt sagen, jetzt haben wir schon den ersten Vers hinter uns. And now we pass the first verse. Der junge Mann stellt seine Frage, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erwerbe? And the young man asks his questions. What can I do to inherit eternal life? In der Parallelstelle in Matthew, in the parallel, da sagt er, was muss ich Gutes tun? He says, what do I have to do good? Das ist so dieses Denken bei vielen von uns. Was muss ich Gutes tun? And this is how many of us think, what good do I have to do? Um Gott zufriedenzustellen. To please God. Gut, ich war ein neutraler Österreicher. Ich habe einfach gesagt, ich habe nichts getan. I was a neutral Austrian and I just said to myself, well, I didn't do anything. Aber viele sagen, was muss ich Gutes tun? Was muss ich auf dem Konto plus anhäufen? But many say, well, what do I have to do good? What do I have to put on this account plus? Und das ist so wunderbar. Das Neue Testament, das Evangelium sagt uns, wir können nichts tun. Wir können überhaupt nichts tun. And this is the great thing. The New Testament tells us that we do not, we can't do anything. Bill Hybels hat das in zwei Worten ausgedrückt. Den Unterschied zwischen Religion und Evangelium. We can see the difference between religion and gospel in two words. Two words. Do and done. Tun und getan. Das Ganze. Jesus hat es getan. Er hat alles getan. Jesus did it all. Und Religionen, Philosophien, etwas tun. Etwas tun. And religion is to do something. Damit die Waage halbwegs auf unserer Seite das Schwergewicht hat. So that the scale ends on our side. Und das kann nie sein, denn unser Leben, so wie wir sind, das geht immer nach unten. But this can never be the case, because like how we are, it will always go down. Aber wenn auf der anderen Waagschale Jesus ist, dann kann auch niemals eine Balance sein. But if of the other if on the other side of the scale is Jesus Christ, there also can never be a balance. Seit meine Mutter ist vor 2 Jahren heimgegangen. And my mother went home to the Lord 2 years ago. 40 Jahre ohne Jesus, 40 Jahre mit Jesus. 40 years without Jesus and 40 years with Jesus. Und da war keine Balance. And there was no balance in the scale. Da war Jesus, Jesus, Jesus und Jesus allein. It was Jesus and Jesus alone. Und es war schön, bei ihrem Begräbnis 20 Minuten die Biografie zu bringen. And it was amazing to bring her biography for 20 minutes at her funeral. Von dieser einfachen, lieben Hausfrau. From this simple and great wife and woman. Die mich zweimal geboren hat. That has born me twice. Schon beim ersten Mal habe ich hier Schwierigkeiten gemacht, da wäre sie fast gestorben dran. Already the first time I made her problems and she almost died. Aber bei der zweiten Geburt ist sie am nächsten Tag ins Bibelhaus gegangen und hat mir eine eigene Bibel gekauft. But at my second birth, she went to the Bible house and got me a Bible. Der junge Mann denkt jetzt, wenn er die Frage stellt, was muss ich tun? And when his young man asks the question, what do I have to do? Jetzt wird Jesus ihm ein paar Gebote noch sagen. And he thinks that Jesus will tell him some things to do. Und das hat der Herr Jesus auch getan. And this is what Jesus did. Er zitiert hier einige Gebote. And he tells us some of the commandments. Wir haben es vorher gelesen. And we were reading them already. Wenn ich das heute liest, du sollst nicht töten. And when I read this now, do not murder. Dann würde ich fast jetzt ein anderes Gebot noch gleich dazu erfinden. Erfinde nicht Leben, spiel nicht Schöpfer in der heutigen Zeit, 2003. I would put another commandment towards it. Do not play God and create life. Es ist leider heute so. Es wird so viel Leben getötet, umgebracht. Today, so there's so much murder. Aber auf der anderen Seite, wenn der Mensch mal aus dem Gleichgewicht ist, dann wird er den Turmbau zu Babel wiederholen, zu versuchen zu wiederholen. But also on the other side, man is tempted to build the Tower of Babel again. Da sind beispielsweise einige Gebote aufgezählt von Jesus. So there are some commandments from Jesus Christ. Und wenn ihr euch das anschaut, dann sind das Gebote, 6 Gebote, wenn ich es richtig gezählt habe, über zwischenmenschliche Beziehungen. And it's 6 commandments he's telling him, and it's about relationships. Und es sind nicht Gebote, also Gebote, tu nicht, nicht, nicht, das sollt ihr nicht tun und das sollt ihr nicht tun. And it's commandments like do not. Ich habe nachgelesen, jemand ganz, ganz gescheiter hat einmal in den 5 Büchern Mose gezählt. I was looking and someone very wise already counted in the 5 books of Moses. Und er hat gezählt, dass es in diesen ersten 5 Mose-Büchern 365 Tu-Gebote gibt. Tu etwas. And he found out that in these 5 books of Moses, you can find 365 commandments about do something. Aber nur 248 tu nicht. And only 248 commandments do not. Das war auch so ein Einwand von mir. Wenn ich Christ wäre, dann darf ich nicht, darf ich nicht, darf ich nicht, darf ich nicht. So this also was a problem I had when I become a Christian. Then I can't do this, I can't do that, I can't do this. Und mit Jesus habe ich erkannt, aus der Bibel heraus, da steht drin im Korintherbrief, ich darf alles. But I realized becoming a Christian that with Jesus Christ I can do anything. Aber es nützt nicht alles. Everything and not all is to the good. Und es soll mich nichts gefangen nehmen. And nothing shall keep me in prison. Und wenn Gott mir etwas vorenthält, dann tut das aus Liebe. And if God keeps something from me, he does it out of love. Es ist kein du darfst nicht der Gesetzeshammer. And it's not the law that's hitting me. You don't do this, don't do that. Es ist dieses Liebesreden eines Gottes, der mich geschaffen hat und in die Gemeinschaft, mit dem ich wieder zurückkommen durfte. But it's a message of love from this great God who brought me in fellowship with him. Nun, unser junger Mann, der meint, Gott wird jetzt, Jesus wird jetzt noch ein paar Gebote bringen und vielleicht ist irgendwo eins dabei, das hat er doch nicht so ganz gut gehalten und damit, dann haben wir es, dann sind wir perfekt. So this young man wants to hear some commandments and maybe he is not right with some of them and if he does these commandments, he will be okay. Jesus sagt die Gebote und dann sagt der junge Mann, Lehrer, das alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. And so he listens to the commandments and then he says, this all I did from my youth on. Also, ich bin eher ein cholerischer Typ vom Temperament her. And I'm a choleric from my temperament. Gott kriegt es immer besser in den Griff. And God is kind of working with this better and better. Nicht immer. Not always. Aber mehr und mehr. More and more. Und wenn ich mal 100 bin, dann wird es wahrscheinlich besser sein. And one time when I'm 100, it will be great. Aber wenn mir jemand so großspurig das sagen würde, habe ich alles gehalten. Nichts Neues unter der Sonne. Habe ich alles gehalten. But if somebody would come up to me and tell me this, that I kept all these things, ach, dann würde ich eigentlich zumindest ärgerlich werden. Then I would get mad, at least. Aber was sagt Jesus? Jesus schaut ihn an. But Jesus, what did he do? He looked at him. Er schaut ihn an und hat ihn lieb. He looked at him and felt a love for him. Gewann ihn lieb. Und dann spricht er diese drei Worte. And then he said the three words. Will ich alles akzeptieren? Er schaut gar nicht, das hast du nicht gehalten und so weiter. Er lässt es stehen. Er lässt es stehen. He leaves it like this. Pharisäer, der Paulus. Der Paulus im Philipperbrief sagt, nachdem die Gerechtigkeit, die nach dem Gesetz ist, nach dieser Gerechtigkeit war ich untadelig. And Paul said it, after the righteousness that is after the law, I'm without guilt. Philipper Kapitel 3. Philippians 3. Drum lässt es stehen, was man so irgendwie tun kann, mit auch vielleicht zähneknirschend, aber doch, er lässt es stehen. So he just leaves the word of the young man like this. Aber dann sagt Jesus zu ihm, eins fehlt dir. But Jesus said to him, one thing you lack. Eins fehlt dir. One thing you lack. Eine Geschichte aus meinem Leben erzähle ich euch noch und dann die nächsten 15 Minuten keine Geschichte mehr. One story from my life. Wir haben unsere Kinder so da rein auch gekriegt wie die Orgelpfeifen. Our children came like one after the other immediately, like the Jahr um Jahr. Like, nein, es waren eh nur drei, aber immerhin. It was three and every year there was one child. Und ich habe mir gedacht, irgendwie bin ich ja auch dran schuld. And I thought, well, it's my fault also. Und daher war ich also der große Einkäufer der Familie. So I was the big shopper of the family. I was buying things. Ihr wisst das, ihr geht in den Supermarkt. So you go to the supermarket. Die Brieftasche ganz dick und prall gefüllt. Your purse is full with money. Ja, also halbwegs voll. und wenn ihr rauskommt, dann eben mit so einer großen Familie, dann ist hier gehen in die Leere. And if you exit and leave the supermarket, there is emptiness inside the purse. Ich habe eingekauft. I was shopping. Habe all das ganze Zeug da drei Stock hochgeschleppt. And I put all the stuff we bought up to the third floor. In der Küche ausgebreitet. And I put it out in the kitchen. Mein General, also meine Frau, meine ich. My general, I mean my wife. Hat das überblickt. She went through it. Hat gesagt, sehr gut, den Preis angeschaut, gut, war ein Angebot, sehr gut, ja, gut gemacht. And she looked at it and she said, very good, yeah, this was a good. Und so habe ich Lob gekriegt und das freut einen ja. This was a good sale, and so I was pleased that she was happy. Aber dann kam's. But then it came. Und dann sagte meine Frau, eines fehlt dir. My wife said, one thing you're lacking. Wo ist die Muskatnuss? Where's the Muskatnuss? Und am lautesten haben jetzt die Frauen gelacht, weil die genau wissen, dass man die Muskatnuss nicht in der 5-Kilo-Trommel kauft. And nutmeg, okay. And the women, they laugh the loudest now because they know that you buy the nutmeg not in big boxes. Entschuldige, es kann vielleicht auch Zimt gewesen sein. Maybe it was cinnamon. Sondern so kleine Sackerl, so etwa. Da ist es drin, an dieses but Gewürz. But you buy it in small bags. Eines fehlt dir. One thing you're lacking. Und jedes Mal, wenn ich jetzt da zu der Stelle komme, eines fehlt dir, denke ich an die Muskat-Zimtnuss. And every time when I'm reading this passage, I'm thinking about this this thing. This nutmeg. This thing, yes. This small thing. Eines fehlt dir. Und ich frage mich einfach, Herr, was ist es? Was ist in meinem Leben? Was fehlt mir? Auch nach 34 Jahren mit dir. And I'm asking God, what is it? What am I missing after 34 years with going with you? Diese Frage soll sich jeder mal stellen. Jeder muss sich diese Frage mal stellen. And I want you to ask yourself this question. Fehlt mir was im Leben? We have to ask it to ourselves. Do I lack something? Und die Antwort könnte vielleicht die sein, ja, in meinem Leben fehlt das Wichtigste, nämlich Jesus. Maybe the answer could be, yes, maybe the most important thing I'm lacking, Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus says, I'm the way, the truth and the life. No one comes to the Father than through me. Das war dieser Punkt 34 Jahre zurück, wo ich erkannt habe, ich bin verloren. Mir fehlt wirklich das Wichtigste. Mir fehlt Gott, mir fehlt Jesus. And this was like 34 years passed in my life when I realized there's Jesus Christ. Dann sollten wir wirklich erschrecken. Dann sollten wir wirklich erschrecken und schnell diesem Mangel abhelfen. And then if it's like this, we shall really accept Jesus Christ. Denn Jesus sagt im Johannesevangelium, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, nicht zurückstoßen. Because Jesus says in John, whoever comes to me, I will not cast him out. He can come to me. Eines fehlt dir. One thing you're lacking. Wenn ich heute als Christ mir die Frage stelle, if I ask this question to me as a Christian, bin ich noch so in der ersten, auch nach 34 Jahren, oder ein anderer ist vielleicht 50 Jahre schon gläubig oder 60, bin ich noch in der ersten Liebe? Am I still in the first love after 34 years? Im letzten Buch des Neuen Testaments, in Revelation, da wird an eine der Gemeinden geschrieben, ihr habt die erste Liebe verlassen. It is written on to one of the churches, we have left the first love. Erste Liebe, das hat nicht unbedingt deckungsgleich was zu tun mit emotionaler Begeisterung. And first love, this means, doesn't mean emotional love. Das ist ja genau das hier an dem jungen Mann, der ist mit einer Begeisterung, läuft er hier zu dem Rabbi hin. It's the same with this young man. He came there with great enthusiasm. Und Jesus schaut ihm aber ins Herz hinein. But Jesus looks into his heart. Und muss einmal seine reine Begeisterung ein bisschen dämpfen. And he puts down his enthusiasm. Nur Begeisterung ist zu wenig. Because enthusiasm alone is not enough. Es ist einfach wunderschön, hier zu sein und diese Lieder zu singen. And it's great to sing the songs. Nicht zu singen, sondern zu beten. And to pray them. Die Augen zuzuhaben und einfach hier wirklich zu beten mit in wunderschönen Notentönen. To close the eyes and just to pray these songs in with this great melody. Es ist wunderbar, so viele zusammen zu sein. And it's amazing to be so many people together. Wo wir einander nicht nur eine heiße Atmosphäre bereiten. And not just having a great atmosphere. Aber eine Atmosphäre der Verbundenheit, der Liebe, des Helfens, des Tragens. Also to have an atmosphere of connection, of carrying each other. Des Lobens, aber auch des Korrigierens vielleicht. Of edifying, but maybe also of correcting. Ah, das ist was Wunderschönes, korrigiert zu werden. It's so great to be corrected. Lass mal lieber von einem anderen, der es gut meint, mit uns korrigiert werden. It's so great to be corrected by somebody who loves us. Und dann daraus die Schlüsse ziehen und das Leben zu verändern. And then to draw conclusions out of it and to change your life. Als dann einmal vor Gott zu stehen, vor dem Richter zu stehen. It's so much better to do this than to stand one day before God. Und vor Gott beschämt zu sein. And to be ashamed in front of him. Eines fehlt dir, sagt hier Jesus zu dem jungen Mann, geh hin, verkaufe was du hast, gib es den Armen, du wirst deinen Schatz im Himmel haben, komm, folge mir nach. One thing you lack, Jesus says, go and sell all you possess and give to the poor. Das sagt er nicht zu jedem. And you shall have treasure in heaven and come, follow me. This he doesn't say to anyone. Das hat er nicht zu dem Zolleinnehmer Zachäus gesagt. He doesn't say this to Zachäus. Und zu vielen, vielen, vielen Menschen in den letzten 2000 Jahren. And to many others during the last 2000 years. Aber wie wir aus der Reaktion dieses jungen, bedeutenden Mannes sehen, but how we can see out of the response of the young man, ist er angehangen, der war gebunden an seine Güter, das war seine Sicherheit. This young man was bound to his treasures and to his money. Vielleicht waren das seine letzten Sicherheiten. Maybe this was his last security. Er hat gedacht, die Titel und die äußere Beachtung und Anerkennung kann man verlieren. He maybe thought the title or to be honored you may lose. Der Markus hat mir vorgestellt als der Dr. Lippert. Markus introduced me as Dr. Lippert. Seit in der Zeit habe ich einen Brief gekriegt von einem Glaubensbruder aus Deutschland. And at that time I received a letter from a brother from Germany. Er hat mir gratuliert zum Doktortitel. And he was congratulating me for my doctor. Aber er hat geschrieben, noch viel mehr gratuliere ich dir zum Brudertitel in Christus. But he said, much more I congratulate you to the brother title in Christ. Und das ist der Titel, auf den ich ganz immens stolz bin und den ich nie verlieren möchte. And this is the title I'm very proud of and I will never lose. Alles andere können sie uns wegnehmen. And all the other things people can take away from us. Und in 36 Monaten weniger 5 Tagen bin ich Pensionist. In 36 months minus 5 days I will be retired. Und dann bin ich nicht mehr Gerichtsvollstrecker. And then I'm not the head of the judge. Und all das, das ist alles vergänglich. Aber Bruder in Christus bin ich. Aber ich will nicht sagen, hoffentlich bin ich weiterhin. But I will be still a brother in Christ. All diese Dinge sind vergänglich und zu diesen Gütern, der junge Mann ist dran gehangen. This young man was bound and connected strongly with his treasures, with his money. Und Jesus sagt ihm in der Bergpredigt, Matthäus, schafft euch Schätze an, die nicht vergänglich sind, wo nicht die Diebe nachgraben, wo nicht der Rost, die Motten rein können. And Jesus says, make yourself a treasure that cannot, nobody can take away, where the rust doesn't eat it away. Wo nicht der Grasser oder sonst irgendwer dran kann mit irgendwelchen Greifarmen. Where Grasser cannot take it with any of his arms. Schafft euch solche Schätze an, die bleiben. Wo euer Herz ist, wo euer Schatz ist, dort ist auch euer Herz. Gather a treasures together like this, because where your treasure is, there your heart is also. Und das kann bei uns ganz anders sein. Seht einmal die Folge, die Jünger, die stehen daneben und da steht, Vers 24, sie erschraken, sie entsetzten sich über die Worte. In verse 24 we can read, the disciples were amazed at these words. Und das waren die Jünger, die alles aufgegeben haben. Die haben keine Schätze, keine Güter, keine Grundstücke gehabt, keine Geldbeutel gehabt. And these were the disciples that gave up everything. They didn't have anything left. Und dennoch steht hier, dass sie erschraken über seine Worte. But still it says here that they were amazed about these words. Und das kann bei mir und bei dir ganz was anderes sein als die Güter, als diese vergänglichen Dinge. And with us it could be something else, maybe not money or treasures. Meine Frau und ich, wir haben im August unsere 30 Jahre als Eheleute hinter uns gebracht. My wife and me, we had our 30th anniversary this year. Und es waren wunderbare 30 Jahre und es sind weiterhin auch im 31. wunderbare Jahre. And it have been great 30 years and even this 31st year it's wonderful. Weil Jesus uns zusammengestellt hat und weil er diese Spitze in dem Triangel, in dem Dreieck ist. Because Jesus Christ brought us together and because he is the top in this triangle. Und dennoch bete ich immer wieder, Herr, bitte schaff, dass meine Frau, die ich so lieb habe, die so süß ist und so entzückend ist, dass ich sie nicht lieber habe als dich. And still I'm praying to God that my wife, she's so sweet and so great, that I do not love her more than you. Und das möchte Gott von uns. And this is what God wants from us. Eine ganze Hingabe an ihn ohne Vorbehalte. That we totally give ourselves to him without restraint. Hingabe mit Vorbehalte, das ist keine Hingabe. Like giving yourself over with restraint, this is not really giving yourself over. Es ist einfach traurig, hier dann zu lesen. Der junge Mann geht traurig weg. Then it's so sad to read at the end of the story that the young man left sad. Die anderen beiden Begegnungen, die wir vorher gelesen haben. And the other two parts we read. Der Aussätzige, der geht hin und verkündet überall sofort, was geschehen ist mit ihm. There was the leper and he got healed and he immediately went out and told everyone about his healing. Und der Jairus, der war einfach wie die Träumenden. Der konnte es nicht fassen, dass sein Mädchen, das tot war, wieder im Leben ist. And Jairus, he was like the ones that are dreaming. He couldn't even believe that his daughter that was dead, she was alive again. Und die Reaktion des Paulus, also vom Saulus zum Paulus geworden war. And also the reaction of Paul, who became Paul from Saul. Philipperbrief. Mehr sage ich gar nicht dazu. I just want to say the book of Philippians. Im Gefängnis, als Gefangener, in Ketten. Being imprisoned in chains. Alle Umstände gegen ihn. Everything was against him. Und das ist der Brief der Freude. But still, this is the letter of joy. Freut euch in dem Herrn, alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Be joyful in the Lord, in all ways, and again I tell you. Und als der Kerkermeister in Philippi zum Glauben kam nach dem Erdbeben, wo er schon sein Leben beenden wollte, weil er gedacht hat, die Gefangenen sind geflohen. And also after the jailer in Philippi became a Christian. Und als Paulus ihm das Evangelium sagt und ihm von Jesus erzählt, dem Retter und Heiland. When Paul told him about the Savior, Jesus Christ. Dann lesen wir, er ist nicht traurig weggegangen. We can read that this he didn't leave sad. Sondern er frohlockte und ließ sich mit all den Seinen taufen. But that he was a happy man and he got baptized with the ones with him. Ihr versteht jetzt, was ich gemeint habe mit einer Umkehr mit Putz und Stingel. And now maybe you understand what I meant about a conversion, like a whole 100% conversion. Ihr Lieben, das ist der wahre Reichtum, den man erreichen kann. This is the real treasure you can get. Unabhängig von all dem, was rundherum ist. Independent from all things that are around us. Seht, meine liebe Mutti, und ihr habt schon gemerkt, dass ich sie wirklich sehr lieb gehabt und wir ein sehr inniges Verhältnis gehabt haben. And my dear mother, and you realize that we had a great relationship together. Wir hatten das Vorrecht, sie bei uns zu haben und auf der letzten Wegstrecke die letzten 3 Jahre zu begleiten. We had the privilege to have her with us for the last 3 years. Und es war menschlich nicht so einfach zu sehen, wie hier einer der liebsten Menschen abbaut und es immer weniger wird. And personally for me it wasn't so easy to see her deteriorate more and more. Sie hat in den letzten 15, 16 Jahren verschiedene Krebsarten gehabt. And during the last 14, 15 years she had different kind of cancers. Aber trotzdem, dennoch zu erleben, wie ein Gotteskind heimgeht. But still how to see how a child of God comes home. In den letzten 3 Jahren habe ich von ihr keine Klage gehört. Didn't hear any complaining in her last 3 years. Wenn wir gebetet haben, war nur Lob und Preis und Dank. And when we prayed together, there was only praising and thankfulness. Es ist nicht das, was wir tun. Es ist nicht das, was wir sagen. It's not what we say. Sondern was wir tun. And what we do. Was wir leben. And what we live. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. But the joy of the Lord is our strength. Diese Freude am Herrn kann unsere Stärke sein bis zum letzten Atemzug. And the joy of the Lord can be our strength to the end, to our very end. Es ist möglich. It is possible. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Jesus says, I'm with you all day, all the days. Bis an der Weltende. To the end of the earth. Oder bis zum Ende deiner Weltentage. Or to the end of your days on this earth. Ihr Lieben, aber dann geht es erst richtig los. But then it really all starts. Und das ist ganz, ganz wunderbar. And this is wonderful. Und es wäre traurig, wenn irgendwer heute traurig weggeht, wie der junge Mann. And it would be so sad if somebody would leave today sad like this man, young man. Gib dein Leben, Jesus. Give your life to Jesus Christ. Es ist wirklich, das wirkliche Leben. It is the real life. Und für Christen, die vielleicht etwas müde geworden sind. And for Christians that might have become a little tired. Lass euch von Gott neu durchstarten. Get a new start with God. Jeder Tag ist eine neue Gelegenheit, die Fülle Gottes in Jesus zu erfahren. Every day is a new opportunity to experience the fullness of God. Amen. Amen.